Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Hallo und herzlich willkommen zu unserer März-Sendung hier beim anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Nach dem 8. März ist vor dem 8. März, denn feministischer Kampftag muss jeden Tag sein, bis wir das Patriarchat, also die von Männern geprägte, kontrollierte und repräsentierte Gesellschaft, abgeschafft haben. Das mit dem Abschaffen scheint wahrscheinlich noch ein langer Weg zu sein, aber davon lassen wir uns natürlich nicht entmutigen. Wir wollen heute einen kleinen Rückblick auf den 8. März geben, haben ein paar Sachen rausgesucht, die hier bei uns in der Region war oder uns gut gefallen haben. Und wir werden uns unter anderem mit einer Vertreterin der Gewerkschaft der Emotionsarbeitenden unterhalten. Viel Spaß! Das Patriarchat ist überall. Solidarität bringt es zum Fall. Das Patriarchat ist überall. Solidarität bringt es zum Fall. It takes careful and persistent feminist work to make the entire world feel like home for all bodies. Human, non-human, more than human bodies. Crip, mad, queer bodies, BIPOC bodies, colonized and exploited bodies, tortured and dead bodies, trans bodies, intersex bodies, fat bodies and skinny ones, hungry bodies, working class bodies, migrant bodies, refugee bodies, bodies at borders. Remember to leave no one behind. So fordern wir die Anerkennung und Wertschätzung jeder Arbeit. Egal ob Haus- oder Erziehungsarbeit oder Lohnarbeit. Streik in der Pflege, Streik in der Fabrik, das ist unsere Antwort auf eure Politik. Streik in der Pflege, Streik in der Fabrik, das ist unsere Antwort auf eure Politik. Wir fordern das Ende jeder Gewalt gegen Flinter. Wir wollen es nicht länger hinnehmen, dass diese Gewalt oft auch noch als sogenanntes Familiendrama oder als Beziehungsdrama verharmlost wird. Wir fordern, dass sie als das benannt wird, was sie ist. Geschlechterbasierte Gewalt. However I dress, wherever I go. Yes means yes, no means no. Wherever I go, yes means yes and no means no. There is no going back. Ihr habt gerade O-Töne gehört, zum einen von der feministischen Kundgebung Patriarchat wegkehren aus Erlangen. Die O-Töne waren zu einem Beitrag von Radio Z, einem freien Radio aus Nürnberg, zusammengestellt. Ihr könnt die euch auf freie-radios.net anhören. Und wenn ihr da in das Suchfeld 8M21 eingebt, da kommen die ganzen Beiträge vom Feministischen Radiotag vom 8. März. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal reinzuschauen. Da ist ziemlich viel zusammengekommen. Und das Lied, was ihr am Ende gehört habt, wurde von der FAU Dresden, AG Feministische Kämpfe, ins Netz gestellt. Und deren feministischer Streikaufruf dieses Jahr lautete: Nicht zurück zum Normalzustand. There is no going back. Ja, wir wollen einen kleinen Blick in die Geschichte werfen. Der Feministische Kampftag, den kennen wir aus der Geschichte als Internationalen Frauenkampftag, der eben jährlich am 8. März begangen wird. Und der geht auf die Arbeiterinnenbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zurück. Das ist der Grund, weil seit Beginn des Kapitalismus eben Frauen der Arbeiterinnenklasse doppelt ausgebeutet wurden. Zum einen wegen ihrem Geschlecht und bei der Fabrikarbeit, wo sie unter menschenunwürdigen Bedingungen schuften mussten. Es gab daher auch schon seit sehr langer Zeit zahlreiche Kämpfe, die von ihnen geführt wurden, um bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten zu erreichen. Erstmals fand in Europa der Kampftag am 19. März 1911 statt. Und zwar in Dänemark, Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz. Mit der Wahl dieses Datums sollte der revolutionäre Charakter des Tages hervorgerufen werden. Denn am Vortag, also am 18. März, war der Gedenktag für die Gefallenen der Märzrevolution 1848 und der Beginn der Pariser Kommune 1871. Da zu der damaligen Zeit autoritäre KommunistInnen immer ihre Hand im Spiel hatten, wurde 1921 das Datum durch einen Beschluss der Zweiten Internationale Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau auf den 8. März gelegt. Und die Begründung für den Tag, die lässt sich historisch nicht mehr so ganz genau festlegen. Es gibt so unterschiedliche Bezüge. Zum einen haben bereits am 8. März 1857 in New York Textilarbeiterinnen zum Streik aufgerufen. Ebenfalls in New York hatten auch am 8. März 1908 Tausende von Textilarbeiterinnen ihre Arbeit niedergelegt, um gegen die brutalen Zustände in den Fabriken zu kämpfen. Die Fabrikbesitzer und Aufseher haben die Frauen damals in der Fabrik eingeschlossen, um den Kontakt zu Solidarisierung und anderen Belegschaften zu unterbinden. Und dort ist ein Feuer ausgebrochen und in diesem Zusammenhang sind 129 Arbeiterinnen gestorben. Außerdem am 8. März 1917 sind es die Textilarbeiterinnen in Petersburg gewesen, die mit ihrem Streik den Anfang der Februarrevolution eingeläutet hatten, so den Sturz des Zaren und das Ende des Kriegs sowie die wirtschaftliche und politische Umwälzung in Russland eingeleitet haben. Was all diese Ereignisse gemeinsam haben, sie zeigen also, der Ursprung des Tages liegt ganz klar in den proletarischen Kämpfen der Arbeiterinnenbewegung. Und die Kämpfe haben sich weiterentwickelt. Heute nennen wir diesen Tag feministischen Kampftag, denn an diesem Tag kämpfen wir für die Freiheit und Gleichberechtigung aller Menschen, die vom Patriarchat diskriminiert werden und eben nicht nur von Frauen, sondern auch von Transfrauen oder Menschen, die sich nicht als binär verstehen oder inter sind. Und was wir für diesen Tag besonders stark machen müssen, ist ein intersektionaler Feminismus, der sich für alle, egal welche Herkunft oder Klasse, einsetzt. Что бы ты ни сделал в жизни, это будет незначительно. Но очень важно, чтобы ты это сделал. Потому что больше этого не сделает никто. нужно крови? Сколько еще злобных строчек? Сколько прольется дождей еще? И случится суицидов ночью? Кому еще надо накостылять? Сколько сделать абортов? Кого еще съест бытовуха? Сколько сгорит на работе? Как много людей еще завянет в браке и сдохнется под капотом? Сколько требуется гражданских войн и государственных переворотов, чтоб, наконец, разобраться в себе и постараться понять, что каждому на земле до безумия нужно просто свободно дышать. Сколько времени потребуется, когда мне кричать «караул»? Сколько не доживет до пенсии, сорвав глотку за очередной отгул? Почему я ору, почему не сплю и хочется что-то выдумать? Безумству предела нет, я иду по кривой дорожке безумия. Мне страшно представить, сколько еще времени жертв кровопролития случится до тех пор, пока не поймем, каково это, когда свободно дышится. Неужели моей мечтой всегда было заниматься подсчетами? Мне хотелось подпрыгивать в небеса, со звезды на звезду и пешочком по морю. Только вот я одна, кто-то выдал мечты, я сижу тут и что-то выдумываю. Мне теперь тяжело рассмотреть красоту за пустыми суровыми буднями, за неравенством, бедностью, пулями. Я твержу, обезумев, твержу одно: заведенные люди чураются. Нам так нужно узнать, каково это — просто свободно дышать, не оправдываясь. Просто свободно дышать, не оглядываясь. Сколько нужно крови? Сколько еще злобных строчек? Сколько прольется дождей еще? И случится суицидов ночью? Кому еще надо накостылять? Сколько сделать абортов? Кого еще съест бытовуха? Сколько сгорит на работе? Чтоб, наконец, разобраться в себе и постараться понять, что каждому на земле до безумия нужно просто свободно дышать. Anlässlich des Internationalen Feministischen Kampftages waren auch wir auf der Straße, und zwar das vierte Mal in Folge vor der Frauen-JVA in Chemnitz. Dort haben wir uns mit den inhaftierten Menschen solidarisiert und ab 15 Uhr eine Kundgebung abgehalten, bei der im Verlauf von 3 Stunden Grußworte übermittelt wurden und Musikwünsche und auch Grußbotschaften aus anderen deutschen Knästen. Es gab unterschiedliche Redebeiträge zu dem Knastsystem als solchen, zu der Überschneidung von Rassismus, Armut und Diskriminierung mit dem Knastsystem. Und wir hatten auch einen Gastbeitrag von Women in Exile, welche auf die Situation geflüchteter Frauen aufmerksam gemacht hat. Es gab Redebeiträge zum Thema Alternativen zu Knast und Strafe von eSpace. Und zu Lina wurden Botschaften übermittelt und auch nochmal die ganze Kriminalisierung von Antifaschistinnen skandalisiert. Und wir wollen da jetzt einfach mal reinhören. Das Radio T aus Chemnitz hat da für den feministischen Sendetag eine Sendung zusammengestellt. Auch diese könnt ihr nachhören auf freie-radios.net. Und wir haben da einfach ein paar Ausschnitte rausgenommen. Also wenn ihr die vollen Redebeiträge hören wollt, dann gerne nochmal die ganze Sendung nachhören. Thank you. Als wir letztes Jahr im März hier waren, war uns allen nicht bewusst, was das für ein krasses Jahr werden wird. Ein Jahr, in dem ihr da hinter den Mauern einfach unglaublich viel Unsicherheit und Isolation ausgesetzt wart. Während sich letzten Frühling viele Menschen bereits im Homeoffice eingerichtet haben, hattet ihr immer noch überhaupt keine Ahnung und gar keine Informationen, was eigentlich auf euch zukommt. Im Laufe des Jahres wurden eure Besuchsmöglichkeiten teilweise komplett ausgesetzt. Ihr könntet nahe Menschen und Angehörige über eine halbe Stunde Skype sehen, das 2-3 Mal jeden Monat. Der Kontakt nach außen hat sich auf einige Telefonate beschränkt, die unglaublich teuer sind an diesem Ort, an dem ihr gerade seid. Durch die Telefonpatin-Kampagne konnten einige von euch noch ein bisschen länger telefonieren, weil solidarische Menschen Geld gespendet haben, die ohnehin schon durch chronischen Personalmangel, eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten wurden immer und immer weiter eingeschränkt, sodass der triste graue Alltag noch grauer wurde. Insbesondere als Frauen und weiblich gelesene Menschen seid ihr und sind wir von Armut und Gesundheitsproblemen in dieser Gesellschaft besonders betroffen. Das wird hier in der JVA Chemnitz noch verstärkt. Ihr müsst für wenige Euro Stundenlohn hart arbeiten, ohne einen Anspruch auf Sozialleistungen zu haben. Die Arbeitsbedingungen im Knast machen kränker. Aber neben Lohnarbeit erfüllen Frauen und weiblich sozialisierte Menschen auch noch die meiste unbezahlte Arbeit in dieser Gesellschaft. Sie kümmern sich um Kinder, um alte Menschen, um FreundInnen, um den Haushalt, Schule, Gesundheit, Geburtstage, tausend Kleinigkeiten und vor allem aber auch Männer. Diese Arbeit, egal ob sie im Beruf stattfindet, als Pflegerin oder eben im familiären Umfeld, wird von der Gesellschaft abgewertet und nur ganz, ganz selten entlohnt. Sie wird als nicht wichtig und irgendwie unwert anerkannt, obwohl wir auch insbesondere wieder in diesem letzten beschissenen Jahr gemerkt haben, was ihr immenser Wert für diese Gesellschaft ist. Denn sich um andere Menschen zu kümmern, sich nah zu sein, für andere da zu sein, aufeinander aufzupassen, ist der absolute Grundpfeiler von dieser Gesellschaft. Deshalb sind wir heute hier im Rahmen des 8. März, dem Internationalen Feministischen Kampftag, weil wir widerständig sind, weil wir uns nicht als Frauen in eine soziale Rolle pressen lassen, weil wir dafür kämpfen, dass diese gesamte Verantwortung gemeinsam getragen wird und nicht auf den Schultern Einzelner lastet. Weil diese männerdominierte Welt, in der Männer Gesetze machen, um uns auszubeuten und ihnen selber Privilegien zu sichern, eine andere Welt wird, in der wir solidarisch miteinander leben können. Um aus diesem Ort, diesem Knast gut rauszukommen, braucht es Solidarität. Drin und aber auch von draußen. Um die Isolation dieser grauen, scheußlichen, großen Mauern zu durchbrechen, braucht es Empathie und Menschlichkeit. Um soziale Probleme zu lösen, braucht es eben keine Mauern, sondern es braucht eine Umverteilung von Eigentum und sozialen Rückhalt in Gemeinschaften. Wir stehen ein für eine Gesellschaft, die auf einem freien und solidarischen Miteinander zwischen Menschen basiert, in der nicht Geld entscheidet, wo mein Platz ist und wo ich gut leben kann, sondern gegenseitige Unterstützung. Wir stehen ein für eine Gesellschaft, in der es keine Diskriminierung aufgrund von Rassismus gibt, aufgrund von geschlechtlicher Identität oder sozialer Herkunft. Wir stehen ein für eine Gesellschaft, die wir frei und selbstbestimmt gestalten können. Am 5. November wurde Lina unsere gute Freundin, eine liebevolle Tochter und Enkelin, eine mutige Genossin und kluge Kommilitonin in Untersuchungshaft gesteckt. Über 4 Monate ist das jetzt schon her und niemand von uns hat wohl erahnt, heute hier zu stehen und über Lina und nicht mit ihr zu sprechen. Der von der Bundesanwaltschaft veranlasste abenteuerliche Helikopterflug nach Karlsruhe scheint die rechtsbürgerliche Presse zu ebenso spektakulären Hypothesen zu Linas Vergangenheit verleitet zu haben. Die dünne Beweislage, oder wer überhaupt Opfer der Angriffe geworden war, scheint bisher nicht zu interessieren. Stattdessen wird feuchtfröhlich in der wohl eher, so muss sich mancher Boulevardjournalist eingestehen, stinknormalen Vergangenheit von Lina gewühlt. Es hat mehr als nur einen bitteren Beigeschmack, wenn die Rechtsterroristin und Rassistin Beate Zschäpe nur wenige Wände von Lina trennen. Und ob Schuld oder Unschuld Linas, so sollte es doch beschämend sein, dass nach dem Oktoberfestattentat Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, den Morden des NSU, Halle und Hanau, um nur weniges zu nennen, antifaschistischer Widerstand und Selbstverteidigung gegen diese Mörderbanden in einem solchen Maße kriminalisiert wird. Lina, falls du uns hörst, wir vermissen dich! Freiheit für alle Antifaschistinnen! Weg mit dem Paragraph 129! Free Lina! Solidarische und kämpferische Grüße zum Internationalen Frauentag wünscht euch, liebe Frauen, der Frauenanstalt Chemnitz, Kai aus der JVA Berlin-Moabit. Heute ist euer Tag. Lasst euch vom Staat nicht biegen und brechen. Bietet der staatlichen Repression und Willkür weiterhin die Stirn. Äußert weiter eure Meinung in Wort und Schrift, ihr werdet gehört. Lasst euch nicht mundtot machen. Kämpft gemeinsam unermüdlich für eure Rechte und Menschenwürde. Bedenkt immer, egal, ob sie mich lieben oder hassen, irgendwann müssen sie mich entlassen. Hi ihr Lieben, ich habe lange überlegt, was ich in diesem Grußwort sage, aber ich glaube, das Wichtigste, dass ihr trotz der Umstände versucht, ihr selbst und euch treu zu sein, auch wenn das nicht immer einfach ist. Dafür wünsche ich allen ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen. Und dazu, ich habe mal 2 ganz tolle Zitate zugeschickt bekommen und ich finde, sie passen für jede einzelne von uns. Denn eines haben wir alle gemeinsam, wir sitzen hier im selben Boot. Das erste, du lebst zum ersten Mal. Ist das nicht Grund genug, dir Fehler und Schwächen zu verzeihen? Und das zweite, wenn du dich selbst respektierst, dann kannst du deinen Respekt vor dir bewahren, auch wenn andere respektlos zu dir sind. Also, versucht so stark und selbstbewusst zu sein, wie ihr es nur könnt. Und nehmt nicht alles wortlos hin. Bleibt stark. Das Ziel der Kritik ist aber nicht nur verknüpft mit der Hoffnung oder dem Appell, dass Kneste weniger rassistische, patriarchale, ökonomische, psychische und physische Gewalt ausüben sollen, sondern es geht um eine grundlegende Kritik an Knesten an sich. Denn all diese Gewaltarten sind mit Knesten verwoben und werden von ihnen reproduziert. Vielleicht kennt ihr die Frage, wenn ihr eure Ablehnung gegen Polizei und Kneste äußert, wen wir denn rufen würden, wenn wir ausgeraubt werden oder anderes passiert. Zwar geht diese Frage am eigentlichen Problem vorbei, denn Polizei und Strafjustiz verhindern weder begangene Taten, noch kümmern sie sich um Betroffene oder machen die gewaltausübenden Personen zu besseren Menschen, was auch immer das im konkreten Fall dann bedeuten mag. Auch werden marginalisierte Menschen die Strafjustiz seltener in Anspruch nehmen, weil sie vielleicht schon Erfahrungen mit Polizeigewalt oder der von ihr ausgehenden strukturellen Gewalt gemacht haben. Wir müssen uns mit alternativen Gerechtigkeitskonzepten wie Transformative Justice und Community Accountability, also gemeinschaftlicher Verantwortungsübernahme, auseinandersetzen, um langfristige Konzepte gegen Gewalt zu entwickeln, die nicht erst dann da sind, wenn sich mal wieder Einzelfall an Einzelfall reiht. Sexualisierte Gewalt und andere Gewaltformen sind strukturelle Probleme und die Prävention muss auf all den vielfältigen genannten Ebenen stattfinden. We are feminist generations, we mess up. Military bases, we destroy. Fascist nations, bombs and guns and revolution. We're gonna make a revolution. We're gonna start an insurrection. We will find a new direction. Stop, stop. Stopp die Hetze, die der Medien und der Gesetze, unsere Körper, unsere Entscheidung, mit eurer Herrschaft ist bald vorbei. Drum sprengt, sprengt, sprengt die Kläste, wir kämpfen gegen Repression und Arreste. Nur wenn wir den Staat zerlegen, können die Menschen in Freiheit leben. Mehr, mehr Atomination. Bois dans la place, les queer féministes. On emmerde ces systèmes fascistes. Et on dit fuck à vos structures sexistes. Bon, à évolution, nous sommes dans la révolution. Nous allons faire une insurrection. Nous allons pas lâcher l'action. Smash, smash. Smash all the nations, we are the queer feminist generations. We mess up military bases, we destroy fascist nations. Sunny, die auch in der GGBO aktiv ist und Sprecherin der GBO-Sektion JVA Chemnitz ist, steht für uns auch stellvertretend all derer, die umgehend eine Therapie brauchen und trotzdem im Haft sind. Daher kristallisieren wir ihren Fall heraus, um darauf aufmerksam zu machen. Wenn ihr euch nun fragt, wer die Sunny ist, wie man sie unterstützen kann, dann checkt doch mal den Blog ab. Wir haben nämlich einen Blog, der nennt sich Freiheitskomitee für Sunny W. No Blogs. Danke, dass ihr alle da seid. Es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen. Das waren O-Töne von der feministisch-anarchistischen Anti-Knast-Demo aus Chemnitz, aufgenommen von Radio T und nachzuhören bei freie-radios.net. Ich bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich hast, bin so gut, dass du mich باشی اصل حماقته، آدم چاره ای نداره وقتی بی حمایته، اما تارتار موهامرم که کنده باشه این کاره نمی کنم که سرف کنده باشه، اگه فروش ببری شما جای خوشحالیه، سعی می کنم دروغ بگم همه چی عالیه، من که از خدا من لبخند باشه بله باشه ما، اگه لبخند دارم من وقت چه باقی باشه ما، اما ای کاش برام بری شما مرور شه کاش بفهمیم نگفته زن بری فروشه، چه ما شاد باشیم به محتاط به آرامشو من تنها بگذاریم بیزار از آرایشو، صورتی که بوده ایج آرایشی درمون نمی کنه، کاری که شما کردیم کافر با مثلمون نمی کنه، خدا زد رو بره وقتی بری و بی احساسی در رو خوش کسی بری که اون نمی شناسی، تیه ادامه دادن حرفا هم به سختیه، بریم خوشی شما نهایت خوشبختیه، اما به من نگاه بجریم من از یاد نبر، کسی که با مرسا بالا سحر ما بود تا سحر، به میرو ما از روش به شما دست پرو، اما نگران و شما دست کی بتورو، به میرو مگی دلتنگ بشو دل شما، عروس خونه میبرو میدارو برش شما، نجاری مو هم مثل مشکای جاری باشه، خواهیشن رو نفوشی بذاری یادگاری باشه، یادگاری باشه. Mental Load. Streik. Wahre Liebe. Streik. Lächeln müssen. Streik. Sie ist ganz neu, die Gewerkschaft der Emotionsarbeitenden, und sie hat beschlossen, dieses Jahr im Rahmen des 8. Märzes einen Monat zu streiken. Was wollen wir bestreiken? Wen wollen wir bestreiken? Warum wollen wir streiken? Wer kann streiken? Und welche Rückendecken braucht es? Das waren Fragen, die ja zum Gründungstreffen gestellt wurden und dort diskutiert wurden. Wir haben heute eine Vertreterin der Gewerkschaft der Emotionsarbeitenden hier bei uns in der Sendung. Hallo. Hallo. Magst du dich vielleicht erstmal ganz kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Ju, mein Pronomen ist sie. Und ich sitze hier in Dresden an meinem Laptop und freue mich auf das Gespräch mit euch als Vertreterin für die GEA, für die Gewerkschaft der Emotionsarbeitenden. Dann wollen wir doch vielleicht als allererstes von dir wissen, was hat es denn mit dieser Gewerkschaft und dem Streik der Emotionsarbeitenden auf sich? Wir haben uns überlegt, einen Monat lang bis zum 8. März, also ab dem 8. Februar, Emotionsarbeit in verschiedensten Formen zu bestreiken. Und Emotionsarbeit ist ja eher was uns so im Privaten begegnet, uns vielleicht gar nicht mal so bewusst ist, dass wir das sehr viel machen. Und um das so ein bisschen ja aus diesem privaten Kästchen rauszuholen, haben wir uns als Gewerkschaft zusammengeschlossen, die auch offen ist und weiter existiert, um dieses Thema überhaupt erstmal so ein bisschen in den Fokus zu rücken und eben das auch dann versucht in Form eines Streiks ja sichtbar zu machen. Und hast du denn ganz persönlich an diesem Streik teilgenommen? Ja, bei mir war das ein bisschen chaotisch, aber ich habe mitgemacht. Was hast du denn bestreikt und wie hat sich das denn für dich angefühlt? Ich habe verschiedene Beziehungen, also in verschiedenen Beziehungen Emotionsarbeit bestreikt, vor allem in einer Liebesbeziehung. Dabei habe ich zum Beispiel sowas wie meine Bedürfnisse zurückzustellen, um Harmonie zu schaffen oder bei Konflikten mit der anderen Person als Erste wieder versöhnlich zu sein oder versuchen, Kompromisse anzubieten, bestreikt. Und außerdem habe ich versucht, Emotionsarbeit, die ich irgendwann leiste, zum Beispiel indem ich ganz viel nachfrage, wie es der anderen Person geht oder konkreter nochmal werde oder mir Beispiele nennen lasse oder einen Rahmen dafür anbiete, zu benennen, wenn ich die tue. Und außerdem so eher für mich intern habe ich bestreikt, mich ganz viel über Beziehungskonflikte mir eine Platte zu machen und darüber nachzugrübeln. Habe dann immer versucht, wenn ich das eigentlich gerade tun wollte, mir stattdessen Zeit zu nehmen für Projekte, die für mich selbst gerade wichtig sind oder Selfcare. Genau, viele von uns haben so Streikerklärungen verfasst tatsächlich, in denen sie die zu bestreikenden Personen so ein bisschen über das Vorhaben informiert haben, erzählt haben, eben, dass es die GEA gibt und was die Idee davon ist und dann sich konkrete Aktivitäten rausgesucht, die sie bestreiken wollten diesen Monat lang und haben das auch an die Personen verschickt. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Und wie ging das dir damit, mit der Emotionsbestreikung und diesen Sachen, die du uns gerade geschildert hast? War das leicht? Das war mega schwierig. Also ich glaube, das geht ja voll an das Innerste, ne? Also dieses, wie kümmere ich mich um Beziehungen und wie möchte ich das, ja, wie sehr möchte ich, dass Harmonie herrscht oder wie wichtig ist es mir, mit einer Person auch auf einer emotionalen Ebene nahe zu sein? Das ist ja, das sind ja Herzensthemen und auch die Dinge, die ich jetzt so bestreikt habe, sind, glaube ich, vor allem Aktivitäten, mit denen ich normalerweise so ein bisschen Wogen glätte und Konflikte eher so ein bisschen manage und versuche, die zu einem konstruktiven Ausgang zu führen. Und dadurch, dass ich das nicht gemacht habe, bestand mein Streik vor allem aus Streit tatsächlich. Und es war super schwierig, mega anstrengend. Mir ist dabei auch in diesem Monat, wir haben uns auch immer einmal wöchentlich mit der GEA dann zum Streikcafé getroffen und uns über unsere Erfahrungen ausgetauscht, ist mir das Thema Emotionsarbeit einfach viel bewusster geworden und es ist mir dann auch in ganz, ganz vielen anderen Kontexten aufgefallen, wann und wo ich überall das mache und wo das vielleicht auch toxische Formen annimmt, dass ich mich zum Beispiel schuldig fühle, wenn in meiner Wohngemeinschaft schlechte Stimmung herrscht oder so. Und deshalb war das mega anstrengend und ist irgendwann dann auch so, ja, für mich so weit eskaliert, dass ich das Gefühl hatte, ich musste mal raus und habe mich dann so ein bisschen bei einer Freundin verkrochen in einer anderen Stadt für eine Woche, weil ich einfach mal so ein bisschen Abstand dazu brauchte. Und ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, aber ich finde, das ist häufig so bei der Auseinandersetzung mit Feminismus, wenn man da so reingeht und so Muster aufdeckt bei sich selbst auch, dass es sehr tief trifft und sehr persönlich wird und dann irgendwie auch erstmal vielleicht Wut und Schmerz hochkommt. Und das ein bisschen dauert, bis das in so eine sehr konstruktive Form vielleicht gehen kann. Ja, voll. Ja, krass. Danke, dass du das gerade so persönlich teilst mit uns. Also du hast gerade schon gesagt, es gab viel Streit. Gab es noch weitere so konkrete Reaktionen, als du den Streik angekündigt hast? Du hast ja gesagt, du hast jetzt keine Mails verschickt, aber also hast du das kommuniziert den Personen oder haben die das so mitbekommen und dass sie da explizit drauf reagieren konnten oder habt ihr das im Nachhinein nochmal besprochen? Ich habe das vorher auch angekündigt, also ich habe das mündlich sozusagen angekündigt und an sich kam da schon positives Feedback. Also die Person war schon auch interessiert daran und ist auch, glaube ich, grundsätzlich durchaus bereit, sich mit dem Thema Emotionsarbeit zu beschäftigen. Wir hatten das jetzt auch seither häufiger immer mal wieder. Trotzdem war es dann so, dass in Momenten es eben halt häufig zu Konflikten geführt hat. Aber ich habe durchaus auch sehr andere Reaktionen bekommen. Also nicht nur negative. Ich habe super viel positives Feedback bekommen, auch von anderen Personen, die dann irgendwie gemeint haben, wow, krass, cool, dass du das irgendwie mal auf den Tisch holst. Mir fällt das bei mir selber auch total auf. Und dann sind sehr viele spannende Gespräche entstanden. Habe ich auch aus einem erweiterten Freundinnenkreis irgendwie viel mitbekommen. Ich habe auch mit einer anderen Beziehungsperson, meiner Beziehungsperson, einen sehr spannenden Austausch irgendwie gehabt und mich mit der auf eine Weise auch solidarisiert in dieser Hinsicht. Ich habe das ist eigentlich was richtig Cooles war, von einem Mitbewohner von mir, der irgendwie mitbekommen hat, dass ich das so mache gerade und der dann aktiv mich darum gebeten hat, ihn doch bitte auch zu bestreiten. Und dann auch auf Aufforderung sich selbst überlegt hat, wo in unserer Beziehung da vielleicht ein Ungleichgewicht herrschen könnte und er auch sinnvoll bestreikt werden könnte. Also es gab durchaus richtig viel positiven Zuspruch auch und mittlerweile fühle ich mich auch nicht mehr voll in diesem aufgewühlten Wutmodus nur, sondern sortiert sich das langsam so ein bisschen. Aber ich denke, das ist noch gar nicht fertig. Also das ist gerade erst so am Aufkommen das Thema, denke ich. Wir haben so ein bisschen drüber geredet in Vorbereitung auf die Sendung, wie wir so, was wir so über diesen Streik denken. Und also wir fanden es auf jeden Fall erstmal eine spannende Sache. Ich glaube, bei uns hatte sich jetzt keine daran direkt beteiligt. Aber wir haben es auf jeden Fall spannend verfolgt und haben uns ein bisschen auch gefragt, ob das ja doch auch ein sehr so ein bisschen intellektuelles Konzept ist oder auch sehr hochschwellig ist und dass vielleicht Menschen gar nicht so in ihrem Alltag unbedingt Möglichkeiten haben, da, also schon allein diese ganze Reflexion zu, was mache ich eigentlich, was passiert da, wie viel emotionale Arbeit leiste ich, ja, das ist ja auch was ich erstmal üben muss. Und genau, also wie zugänglich ist eigentlich so dieses Konzept, haben wir uns so ein bisschen gefragt, wie gut lässt sich das vermitteln und wie viel eigentlich Support brauchen wir da ja eigentlich auch gegenseitig erstmal, um diese eigenen Muster bei uns zu erkennen. Ich denke, das stimmt schon, dass es sich bestimmt auch erstmal in einer gewissen Bubble so ein bisschen verbreitet. Also auch dieses Konzept der Emotionsarbeit ist ja eigentlich gar nicht in der Gesamtgesellschaft sehr geläufig bisher. Aber ich denke, dass es auch einfach so ein bisschen einen Paradigmenwechsel geben wird. Also, dass das einfach mit der Zeit sich auch in andere Kreise verteilen lässt, so. Aber ich denke, dass trotzdem sehr, sehr viele Menschen mit konkreten Aktivitäten viel anfangen können. Also, und dann kann ich ja auch im persönlichen Gespräch zum Beispiel mit meiner Mama sagen, hey, guck mal, findest du das überhaupt cool, dass du da gerade deinen eigenen Wut irgendwie gar keinen Raum gibst, sondern die zurückstellst dafür, dass es irgendwie in der Familie harmonischer ist. Und irgendwie, ich denke, wenn man an solchen konkreten Beispielen anfängt, das Konzept sozusagen so ein bisschen zu vermitteln, dann kann da so eine schrittweise Sensibilisierung ein bisschen passieren. Und ich glaube, dass es eigentlich bisher nur im Privaten stattfindet überhaupt, Emotionsarbeit, und gar nicht politisch diskutiert wird. Und da glaube ich dann schon, dass die gewerkschaftliche Organisierung einfach eine riesige Chance bietet. Und ich glaube, selbst in dieser doch schon ein bisschen vorsortierten Bubble, die wahrscheinlich überhaupt erst diesen Aufruf vielleicht gelesen hat und angefangen hat, sich so zu organisieren, gab es auch im Rahmen von diesen Streikcafés ganz häufig solche Momente wie, ah krass, das mache ich ja auch die ganze Zeit, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und dass es überhaupt erst so mit der Zeit einfach so ein bisschen durchsickert. Ja, voll. Ich habe mich auch total ertappt gefühlt und habe dann gedacht, ich kann das gerade nicht dieses Jahr. Vielleicht denke ich da später nochmal drüber nach. Finde es einen total wichtigen Anstoß, den ihr gegeben habt. Und du hast es ja eigentlich auch selber beschrieben, ne? Also dieser Streik an sich war für dich total aufwühlend und anstrengend. Und eigentlich wäre es ja cool sozusagen, hey, ich streik jetzt und damit habe ich ja sozusagen weniger Verantwortung gerade und kann mich mal so ein Stück zurücknehmen, aber genau das hat ja gar nicht geklappt, ne? Weißt du, ich meine? Das haben wir auch, ja, voll. Das ist auf jeden Fall was sehr Paradoxes, was uns auch irgendwie gemeinsam ganz viel aufgefallen ist, dass blöderweise Emotionsarbeit bestreiken nicht eine Entlastung darstellt, sondern in vielen Fällen einen zusätzlichen Mehraufwand, weil ich nicht nur, weil ich zum Beispiel noch das ungute Gefühl irgendwie aushalten muss, dass jetzt meinetwegen ein Konflikt, wenn nicht unbedingt eskaliert, aber vielleicht ich eigentlich verhindern könnte, dass er eskaliert, und ich lasse das aber trotzdem zu, und dann muss ich irgendwie mit Schuld oder mit, was auch immer da so bei mir aufkommt, irgendwie umgehen. Und ich glaube, ich kann das total gut nachvollziehen, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich habe da gerade keine Energie dafür. Und ich glaube, dass es dafür umso wichtiger ist, sich irgendwie gemeinschaftlich zu organisieren und sich da gegenseitig ein bisschen Support und Rückendeckung zu geben und auch konkret irgendwie versuchen, Folgen abzufangen, die dabei so entstehen können. Also es gab bei uns auf jeden Fall auch einige Fälle, Menschen, bei denen dann irgendwie Beziehungspersonen ausgezogen sind oder so. Also es sind teilweise ganz schön heftige Folgen irgendwie auch gewesen. Und um das irgendwie so ein bisschen abzufedern, ist, glaube ich, das ist so ein bisschen die Idee dieser Gewerkschaft. Ja, voll, weil ich dachte auch, ne, am Ende, also du hast auch gesagt, es ist in einem sehr persönlichen Rahmen, es ist so auch so ein ganz individualisierter Streik, ja schon auch alleine, weil andere, also alle sich, also klar, wir haben wahrscheinlich ähnliche Punkte, die wir bestreiken, aber genau, jede nimmt sich so individuell Sachen vor. Und Streik ist ja eigentlich so ein Massenbasisding, ne? Man organisiert sich zusammen und streikt dann gemeinsam, weil gemeinsam sind wir stark. Und da bin ich dann so die alleine Kämpfende in meinem sozialen Beziehungskomplex. So, das ist genau, also das macht natürlich ganz schön viel. Aber genau, ich denke, trotzdem hat es ziemlich viel Potenziale, weil es einfach Dinge sichtbar macht, die ja, gerade eben nicht besprochen sind. Wie du schon gesagt hattest, ein Paradigmenwechsel da wahrscheinlich notwendig ist, weil klar reden wir bisher immer viel von Care-Arbeit, aber das ist ja jetzt sozusagen nochmal, ja, nochmal so ein weitergedachter Gedanke. Also so habe ich es jetzt verstanden. Ja. Ja. Ja, oder vielleicht nochmal ein bisschen ein spezifischer Bereich von Care-Arbeit, also wo es jetzt nicht um Pflege im, ja, im Speziellen geht, sondern eher um dieses, ja, um Pflege von Beziehungen, so. Und ein Gedanke, den ich dazu gerade auch noch hatte, ist, dass es ja auch durchaus möglich ist, selber so ein bisschen zu dosieren, wie viel Belastung ich mir damit auch zumute. Also ich muss ja nicht unbedingt, so wie ich jetzt da irgendwie mega heftig reinrocken und die ganzen Konflikte explodieren lassen, sondern ich kann ja auch, also es gab total bunte Formen und ganz vielfältige Möglichkeiten. Also ich kann ja auch sagen, ich lächle auf der Straße nicht mehr irgendwelche Leute an, die mir meinen Platz oder meinen Weg abschneiden. Oder ich möchte nicht mehr mit Freundinnen über ihre Kinder sprechen, weil das langweilt mich, das Thema. Und also man kann es ja auch wirklich, also es gab da ganz unterschiedliche Varianten und ich glaube, das kann jede für sich ja so ein bisschen entscheiden. Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, in so einer gemeinsamen Vorbereitung für den feministischen Kampftag, ob dann nicht auch Flinter, mit denen wir eigentlich gerade uns organisieren, dann im Endeffekt mehr Arbeit haben dadurch. Also genau, das ist mir so ein bisschen, die Frage ist mir so ein bisschen gekommen an so ein paar Beispielen, wo ja dann irgendwie E-Mails nicht weitergeleitet wurden und irgendwie das dann vielleicht die Kommunikation so ein bisschen erschwert hat in Vorbereitung auf den feministischen Kampftag. Also wie ist das euch da gegangen? Hat das also weil die ganzen Konflikte, die du nennst, das klingt ja auch so, wie als wäre es sehr aufwühlend gewesen. Und hast du das festgestellt? Ich glaube, ich persönlich jetzt weniger. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich da schon so ein bisschen schaue, dass ich jetzt nicht unbedingt andere Leute dann damit mehr belaste und habe das dann zum Beispiel im Rahmen dieser Streikcafés mit Menschen besprochen, wo auch eher so das Feedback kam, dass es in diesem Rahmen eher empowernd ist, sich dann da irgendwie gegenseitig Support zu geben. Aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall sein kann, ne? Also, dass es auch seine Kosten hat. Also, dass halt einfach diese Muster sind so tief in uns und wenn wir an die rangehen wollen, also so dieses sich immer zu kümmern oder immer Harmonie schaffen zu wollen, wenn wir da rangehen wollen, dann ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es sowohl auf einer individuellen als auch auf einer Gruppenebene oder einer Gesellschaftsebene erstmal ja ein bisschen Kosten verursacht. Aber ich glaube, das ist ja auch von einem Streik ganz grundsätzlich die Idee. Also ich meine damit mit einem Streik, auch wenn ich jetzt irgendwie als Bahnfahrerin bestreike, rumzufahren, dann hat es auch erstmal Folgen, die dann auch auf Schultern von anderen Leuten irgendwie vielleicht landen. Aber trotzdem potenziell langfristig die Möglichkeit, dass das gesamtgesellschaftlich einen Veränderungsprozess anstößt. Ja, voll, auf jeden Fall. Ich habe mich noch so ein bisschen gefragt, so das eine ist, wir hinterfragen so unsere Muster und versuchen die so ein bisschen aufzulösen oder versuchen die aufzubrechen. Auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich einen Umgang, der empathisch, solidarisch ist im Alltag. Ich habe das Gefühl, es braucht da noch so einen zweiten Schritt, so Workshop on how to Emotionen für den anderen Teil der Gesellschaft, der das gerade noch nicht so gut kann. Ja. Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das dann bitte bezahlt. Voll, ja, nee, klar. Genau, also, ja, aber ich denke, das kann ja in dieser Debatte dann konkret eingefordert werden als eine der Streikforderungen, dass bitte der Rest sich da mal dahinter klemmt. Aber das fände ich jetzt zum Beispiel nochmal super, das fände ich nochmal spannend. Hast du das zum Beispiel auch als Feedback bekommen, dass jetzt Menschen, die du bestreikt hast, gesagt haben, wow, mir ist jetzt erstmal aufgefallen, wie sehr du dich um unsere gemeinsame Beziehung kümmerst. Das möchte ich jetzt in Zukunft mehr machen. Weil das ist ja genau das, was es dann eigentlich gut wäre, wenn das dahin führt. Also bei diesem Mitbewohner von mir, der ja, wie gesagt, selber dann auch eingefordert hat, bestreikt zu werden, war das schon so ein Prozess, dass er sich auch eben einfach innerhalb der Wohngemeinschaft zum Beispiel eingefordert hat, mehr in solche emotionalen Gespräche einbezogen zu werden oder sowas. Also das gibt's schon, aber ja, ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen desillusioniert und hatten uns vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet von den bestreikten Personen, dass die sich vielleicht auch mal ja, ein bisschen mehr Eigeninitiative aus dem Knick kommen. Also an dieser Stelle nochmal der Aufruf auch, übernehmt da bitte auch Verantwortung. Ja. Okay, aber das war ja auch erst das erste Jahr und da bleiben wir weiter optimistisch. Das ist also, ich finde es großartig, dass ihr diesen Diskurs angestoßen habt mit der Gründung der Gewerkschaft. Wie können Menschen bei euch mitmachen? Wir treffen uns weiterhin, jetzt am nächsten Montag nochmal. Es gibt immer dieses Streikcafé, was einfach gerade auch online stattfindet. Wir wollen perspektivisch einen Blog machen, auf dem nochmal Erfahrungen, Aufrufe, Input zu dem Thema geteilt werden soll. Es gibt eine E-Mail-Adresse. Ich kann mal kurz gucken, wo die ist. Ich kann sonst gleich auch nochmal ganz kurz nebenher recherchieren, wo die E-Mail-Adresse ist und sie gleich rausgeben. Und dann könnt ihr nochmal was anderes quatschen, wenn ihr wollt, so lang. Voll, auf jeden Fall. Wir können die dann auch auf unsere Seite mitstellen, wo wir den die Sendung auch nochmal online stellen. Da werden wir auf jeden Fall nochmal die Kontaktdaten dazugeben. Ich denke, das passt. Ah, hier ist sie auch. Ich habe sie. Okay, geht los. GEA-streik@systemli.org. Also wir freuen uns weiterhin über Zuwachs. Okay, super. Also, magst du noch irgendwas dazu sagen oder noch irgendwas ergänzen, was dir noch wichtig war, was wir noch nicht angesprochen haben? Ich glaube nicht, außer dass ich es, ich glaube, vielleicht hat das jetzt gerade alles so ein bisschen negativ geklungen oder auch meine persönlichen Erfahrungen waren einfach auch, glaube ich, sehr aufwühlend. Aber dass ich jetzt trotzdem auch gerade an einem Punkt bin, an dem ich total dankbar bin für diese Organisation und für das, sich damit gemeinschaftlich auseinanderzusetzen und da eben nicht alleine dazustehen. Und habe das Gefühl, dass da schon ganz schön viel passiert ist und freue mich darauf, wie es weitergeht. Ja, super. Dann vielen lieben Dank. Ich glaube auch, jetzt habe ich auch noch so 1000 Gedanken dazu im Kopf. Ich glaube, es ist super wichtig, das gemeinschaftlich zu machen, weil selbst wenn wir immer so viel lesen und denken und irgendwie wissen und ja auch uns schon viel mit uns selbst beschäftigt haben und auch so gewisse Dinge wissen, die eigentlich nicht so cool sind, glaube ich, ist so eine gemeinschaftliche Verabredung, um Dinge zu ändern, dann doch irgendwas total wichtig ist, um halt so Sachen auch wirklich mal anzugehen. Also vielen Dank für euch, für diesen Anstoß und die weitere Arbeit mit eurer Gewerkschaft. Ja, danke euch für diesen Raum, um unser Anliegen zu spreaden. Und danke. Ja, dann bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao. Eine Stunde ist schon wieder vorbei. Der 8. März ist auch vorbei. Wir haben euch nochmal einen kleinen Rückblick hier zusammengestellt in dieser Sendung, der natürlich die Vielfalt an kraftvollen, kreativen Aktionsformen, welche es weltweit gab, wenn überhaupt angeschnitten hat. Also ein kleiner Ausschnitt aus den Sachen, die hier so in unserer Umgebung waren. Ich fand es absolut großartig, dass trotz Pandemie so viele Aktionen auf der Straße stattgefunden haben und dass auch einfach so eine ungeheure Energie eben auch durch das letzte Jahr und durch die Zeit, die wir hinter uns haben, da freigesetzt wurde und so kraftvoll so grundlegende feministische Forderungen auf die Straße gebracht werden konnten und eben auch neue Aktionsformen einen Ort gefunden haben, wie zum Beispiel der Streik der Emotionsarbeitenden, den wir hier vorgestellt haben. Und ja, ich finde es auch großartig, dass sich dieser Begriff feministischer Streik gerade wieder so etabliert und da können wir sicherlich anknüpfen und da auch in das nächste Jahr optimistisch schauen. Im Archiv der Freien Radios auf freie-radios.net unter 8M21 könnt ihr verschiedene dieser Eindrücke des 8. März nochmal nachhören und so noch ein bisschen Erinnerung schwelgen und auf andere Sachen aufmerksam werden. Unsere Sendung gibt's auf and.notraces.net und wir verabschieden uns für heute. Danke, dass ihr zugehört habt und wir hören uns wieder nächsten Monat. Macht's gut!